WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch freie Themen. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Lisa und Lisa ist 16 Jahre alt. Hallo Lisa. Hallo Domian. Freue mich, dass du da bist. Ich mich auch, danke schön. Liebe Lisa, weswegen rufst du an? Es ist ein etwas abstrakteres Thema, würde ich sagen. Mhm. Ich mache momentan mein Abi und auch allgemein so ein paar zu viele Gedanken über Gott und die Welt. Mhm. Und dazu gehören dann auch ein paar unschönere Sachen. Ich leide seit mehreren Jahren an Depressionen und Angst und Schlafstörungen, alles Mögliche. Das mit den Schlafstörungen hat schon im Kindesalter angefangen und alles Mögliche. Und bist du in Behandlung? Noch nie gewesen. Aber ich komme damit eigentlich allein ganz gut zurecht, bisher zumindest. Woher weißt du, dass das Depressionen sind? Weil das so extrem, ich habe viele Freunde, denen ich da durchgeholfen habe, meine beste Freundin zum Beispiel, da habe ich da 2 Jahre lang durchgeholfen und alles Mögliche. Und irgendwann weiß man selber einzuschätzen, wann es halt diese Grenze der Depression überschritten hat und wann nicht. Mhm. Ich mag das Wort an sich selber gar nicht, deswegen benutze ich es auch nur, wenn es nötig ist, aber... Aber wie kommt es, wenn ich unterbreche, wenn du so viele Jahre darunter schon leidest, dass du da nicht mal zu einem Arzt, zu einem Psychiater gegangen bist? Da fehlt das Vertrauen zu meiner Umgebung, beziehungsweise auch zu meinen Eltern und so weiter und so fort. Ich stand immer unter einem relativ hohen Leistungsdruck, den ich mir aber teilweise auch selber gemacht habe. Mhm. Und keine Ahnung, irgendwo ist dann einfach die Angst praktisch davor, dass das niedergemacht oder irgendwie runtergespielt wird, ein bisschen zu groß. Und wenn man dann lernt, damit selber umzugehen, dann ist es vielleicht nicht die beste Lösung, aber man muss sich dann immerhin nicht trauen, damit dann... Okay, erzähl mal weiter, was du ansonsten noch erzählen wolltest. Ja, aus diesen Depressionen haben sich dann vor 2 oder 3 Jahren so die ersten Suizidgedanken entwickelt, allerdings... bevor du dich jetzt erschrickst, haben sie sich mittlerweile irgendwie in was anderes gewandelt, denn mittlerweile habe ich da eher so einen philosophischen Bezug zu. Mhm. Denn irgendwie so, wenn ich nachts nicht einschlafen kann oder sowas, ich wundere mich immer mehr darüber, was der Tod oder so die Existenz eines Menschen eigentlich mit der Welt macht. Das klingt jetzt so abstrakt, aber irgendwie beschäftigt mich das total. Und man kann sich mit niemandem darüber unterhalten, weil jeder dann denkt, wie bist du denn drauf? Worüber machst du dir eigentlich Gedanken? Wobei diese Frage beschäftigt ja die Menschen seit Jahrtausenden. Ja, sie beschäftigt mich ja wirklich. Ne? Die Sache, es ist auch schon so weit gekommen, ich würde es nie selber machen. Aber der Wunsch nach dem Tod ist irgendwie relativ groß, wenn man irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, dass das Leben irgendwie mehr oder weniger irrelevant wird. Denn wenn man dann mal von den ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen und alles Möglichen absieht. Ich unterbreche. Das heißt, du hast für dich das Gefühl, dass das Leben sinnlos ist. Und dass du daher denkst, der Tod ist vielleicht besser als das Leben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, schon. Mhm. Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr extreme Sichtweise, die du sicher nicht ganz hundertprozentig so hast. Wenn du dem Leben vielleicht doch einen Sinn zuordnen könntest oder meinst zu können, wo würde der deiner Auffassung nach liegen? Also meiner Auffassung nach gibt es so 2 verschiedene Arten, die Welt zu sehen. Also einmal ist sie halt geprägt von so zwischenmenschlichen Beziehungen und allem Möglichen. Das ist das zum Beispiel, wenn jetzt ein Depressiver sagen würde, ja, ich ich bin der Welt egal, dann würde man meistens sagen, nein, du bist der Welt nicht egal, stell dir vor, wenn du dich selber umbringen würdest, was mit den Menschen und deiner Familie und alles Mögliche passieren würde. Das ist so die eine Art und Weise, wie man es sehen kann. Und die andere Art und Weise ist für mich, keine Ahnung, so das rein Philosophische jetzt mal, das Persönliche oder Zwischenmenschliche außer Acht gelassen, einfach nur was die Existenz eines Menschen oder halt, wenn man dann nicht mehr existiert, was das einfach mit der Welt tut. Was, wenn man das jetzt. Okay, was würde das mit der Welt machen, wenn du nicht mehr existierst? Ja, irgendwie, und irgendwie habe ich das Gefühl. Dann wären wahrscheinlich ein paar. Nur auszutesten. Bitte? Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, das lässt sich nur austesten, wenn man es selber macht. Ich finde das irgendwie total interessant. Das klingt bestimmt total bescheuert. Das lässt sich nur austesten, wenn man es selber macht, aber dann kriegst du es ja nicht mehr mit. Das ist ja genau die Frage. Kriege ich es dann nicht vielleicht doch selber mit, wenn es irgendwas nach dem Tod gibt? Ich meine, ich bin überhaupt nicht religiös. Ich glaube jetzt nicht an Leben nach dem Tod, in der Manier, wie es halt religiöse Menschen tun. Okay, aber warum die Eile? Dieses wirst du noch früh genug austesten können, weil alle sind sterblich, so auch du. Ich hoffe, dass du sehr alt wirst, aber irgendwann wirst du das erfahren, was los ist. Ja, diese Wissensbegierde ist irgendwie zu groß. Ich weiß aber, es nicht, ich habe irgendwie keine Lust, so lange darauf zu warten. Ja, aber ich verstehe die Gedanken völlig. Aber sollte man vielleicht die Wissensbegierde nicht mehr zunächst auf das Leben richten? Weil das Leben ist ja so vielfältig und so auch so ungeheuerlich, im positiven wie im negativen Sinne. Und so großartig. Ja, dazu kommt, dass ich von meinem Leben allgemein nicht so unglaublich viel halte. Und dann denkt man sich, irgendwann kombiniert sich das dann, dass man, wenn man von seinem Leben nicht so wirklich viel hält, mit so dieser Wissensbegierde zu wissen, was passiert. Okay, und da sind wir wieder am Anfang des Gespräches. Ich finde, diese Gedanken über, gerade vor allen Dingen, auch wenn man noch sehr jung ist, wie du es bist, dass man sich diese Gedanken macht, finde ich völlig normal. Und das machen sich ja viele Leute auch, viele auch nicht, aber viele junge Leute machen das. Aber wenn du auf der einen Seite wirklich unter Depressionen leidest, das ist eine Erkrankung, darfst du diese Gefühle, die aus der Erkrankung resultieren, nicht vermischen mit grundsätzlich philosophischen Gedanken. Dann kommst du in Teufelsküche. Der andere Weg wäre, dass du dir erstmal die klinische, medizinische Hilfe suchst, um die Krankheit in den Griff zu bekommen. Und dann philosophier du mal weiter danach. Ich sag dir, das ist wirklich ein Unterschied. Natürlich, wenn du schwer depressiv bist, bist du sehr traurig, bist du weit unten, dann hast du natürlich mehr Gedanken über den Tod und siehst das Leben und die Welt ganz anders. Geht es dir aber seelisch etwas besser, hast du einen anderen Blick auf die Welt. Du kannst natürlich jetzt sagen, ja, ich sehe die, ich bin so finster und depressiv, weil ich die Welt so sehe. Das kann man natürlich auch sagen. Aber mach doch erstmal den Versuch, über eine Behandlung. Du bist 16 Jahre alt, du kannst dir selbst einen Arzt aussuchen. Such dir einen guten Psychiater, den du respektieren kannst, und geh doch erstmal den Weg. Parallel sollst du dich natürlich mit dem Tod beschäftigen, mit dem Leben und grundsätzlichen Fragen, was ist richtig, was ist falsch, wie soll man leben und so weiter. Was ist der Sinn? Verstehst du, wie ich das meine? Ja, auf jeden Fall. Die Sache bei mir ist, dass ich meine Gedanken praktisch immer so in zwei Bereiche eingeteilt habe. So die eine Perspektive in meinem Gehirn ist sozusagen die des Depressiven, die dann manchmal durchkommt, und das andere ist irgendwie die rationale, auch wenn es ein bisschen bescheuert ist, dass die rationale Seite sich so für den Tod interessiert und denkt, sie sollte sterben, um es selber auszuprobieren. Beschäftige dich doch auch mal, wenn du so interessiert bist. Beschäftige dich doch mal mit den verschiedenen Ansichten von Philosophen und Religionen zum Thema Tod und über den Tod. Das ist höchst spannend und hochinteressant. Da kann man viele Impulse bekommen. Man muss sich ja nicht gleich umbringen, um selbst zu sehen, was da los ist. Es ist sehr interessant, was in Tausenden von Jahren die Weisen dazu gedacht haben und was da rausgekommen ist. Aber die Sache ist, wenn man sich halt Theorien dazu durchliest, sind halt auch wieder nur Gedankengänge. Es ist halt wirklich nichts Praktisches. Es ist noch niemand zurückgekommen, da gebe ich dir recht. Genau, das Geheimnis wird immer bleiben. Aber es gibt natürlich im Vorfeld viele grundsätzliche Überlegungen oder auch spirituelle Ansätze, damit umzugehen. Wie gesagt, das gibt es in allen großen Philosophien, kannst du das finden, und du kannst es finden in allen großen Religionen. Hochspannend, sage ich dir. Mhm. Also ich würde jetzt, bevor ich mich umbringen würde, würde ich erstmal zum Arzt gehen und mir danach einen dicken Stapel Bücher holen und mal gucken, was so andere, wie andere Menschen oder auch junge Menschen, die Weisen waren ja auch mal junge Menschen, wie die früher und auch heute damit umgehen. Das Problem, was ich so mit Theorien sehe, ich meine, ich habe mich auch im Unterricht schon mit mehreren Philosophen und sowas beschäftigt. Das Problem, was ich immer an Theorien sehe, sind natürlich dann auch nur Theorien, die dann auch von dem Weltbild der jeweiligen Menschen geprägt sind. Das stimmt. Deswegen, wenn man denn die Weltbilder nicht teilt, beziehungsweise die halt sich so in seiner Theorie, ich sag jetzt mal, festgebissen hat, beziehungsweise finde ich auch einen guten Einwand. Finde ich einen ganz, ganz sehr richtigen Einwand. Aber deswegen sollst du ja ganz viele Theorien und Sichtweisen studieren, in der Hoffnung, dass du da vielleicht Impulse und Inspirationen bekommst für deinen eigenen Weg. Das kann passieren, es muss nicht passieren, kann aber passieren. Je mehr man weiß, desto mehr Überblick bekommt man vielleicht auch über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Oder man ist noch verwirrter hinterher, aber das ist dann ja auch ein Resultat. Das ist bei der Philosophie grundsätzlich ein Risiko, dass man das danach noch verwirrt. Ja. Aber Lisa, ich möchte dir sehr, sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das ist die Magdalena. Wenn Sie das möchten, gerne. Nein, die Magdalena ist einfach ein Infogespräch. Sie soll dir mal erklären, was so ein Psychiater imstande ist zu tun bei wirklich starken Depressionen. Und dann kannst du dir das mal aufschreiben und überlegen, wir geben dir noch ein paar Tipps an die Hand, dann kannst du überlegen, ob du diesen Schritt gehst. Und das Philosophische kommt dann parallel dazu oder hinterher. Ja? Ja. Liebe Lisa, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Okay, danke schön. Von Herzen alles Gute, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Die Lisa. Und hier geht's gleich weiter mit dem Phil und der Phil ist 27. Guten Morgen, Phil. Hi. Hi, Phil. So, jetzt bist du dran. Über was möchtest du reden? Was ist dein Thema? Erstmal wollte ich sagen, ich sehe die Sendung schon ganz lange und finde es ganz schade, dass du aufhörst, weil du, glaube ich, vielen Menschen geholfen hast. Vielen Dank, dass du sagst. Okay, es ist ein bisschen schwierig, mein Thema. Ich bin 27, wie du schon gesagt hast. Ich habe Lehramt studiert und habe auch schon an Schulen gearbeitet. Mhm. Welche Fächer? Deutsch und Geschichte. Mhm. Mhm. Und ich merke jetzt in den letzten Monaten, dass ich mich häufiger zu jungen Mädchen hingezogen fühle. Wie jung sind denn die Mädchen? Zwischen 13 und 18. Mhm. Bist du, in welcher Sekundarstufe unterrichtest du? Ich unterrichte von der 5. Klasse an bis zum Abitur. Mhm. Und das hast du erst jetzt in der letzten Zeit bemerkt? Naja, es gab schon mal jemanden, der das zu mir gesagt hat. Das war damals eine Freundin. Wir sind auch heute noch sehr gut befreundet und sie hat das damals zu mir gesagt und natürlich macht man sich dann Gedanken darüber. Was hat sie? Sie hat das gesagt? Sie hat das beobachtet bei dir oder wie? Nein, sie war damals 13 und ich war 20 und wir hatten ein paar Dates und dann hat sie mich gefragt, ob ich mit ihr ausgehe, weil sie noch so jung ist. Mhm. Mhm. Ich habe das dann natürlich lange verdrängt. Bist du da mit ihr ausgegangen? Ich bin ein paar Mal mit ihr ausgegangen, ja. Ist es auch zum Sex gekommen? Nein. Wir hatten, keinen Sex im herkömmlichen Sinne, aber ja. Nicht Sex im herkömmlichen Sinne, sondern in welchem Sinne? Wir hatten Oralsex. Mhm. Also Sex. Eine Variante der Sexualität habt ihr da schon getauscht. Mhm. Ich habe das dann lange verdrängt, aber jetzt in den letzten Monaten ist mir das halt bewusst geworden, dass sich das nicht mehr verdrängen lässt und dass das einfach da ist. Und ich mache mir natürlich Gedanken darüber. Das hast du dann aber lange verdrängt, ne? Von 20 bis jetzt 27. Ja, ich hatte dann auch noch längere Beziehungen zwischendurch, bei denen das nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber man findet ja trotzdem auch andere Menschen attraktiv und das waren halt häufig jüngere Mädchen. Ja, wie alt war deine Beziehung? Meine Beziehung war schon älter, die war 20 und wir waren dann 3 Jahre zusammen. Okay, so, jetzt sehe ich dich in der Schule unterrichten oder in der Schule dich aufhalten. Mhm. Und du wirfst begehrliche Blicke zu den ganz jungen Mädels, die ja auch in, die also in den unteren Stufen ja auch in deiner, bei dir sind. Ja. Das ist so. Ja, ich würde gerne Nein sagen, aber das ist so. Mhm. Warst du schon mal kurz davor, ein Mädchen anzusprechen? Nein, das würde ich mich nicht trauen und das würde ich auch nicht tun. Wir haben jetzt hier zwei ganz große Probleme. Einmal, du bist Lehrer. Mhm. Und das erste Gebot des Lehrers ist natürlich, sich in dieser Weise fernzuhalten von Schülern. Natürlich, sowieso. Ja? Sonst bist du deinen Job los. Ja. Und das andere große Problem ist, dass du eine pädophile Neigung hast. So müssen wir es ja ausdrücken. Ja. Wir reden jetzt hier nicht von Mädels ab 16, 17, 18, sondern es geht noch weiter runter. Ja. Und das sind zwar dann Ausnahmen, also meistens ist es halt so das Alter 15, 16, mhm, aber es gab eben auch schon Ausnahmen, wenn sie dann entsprechend aussehen und sich so verhalten. Mhm. So, und insofern haben wir ein todernstes Problem. Ja. Dass dir völlig klar ist, das muss ich dir gar nicht erzählen. Ja. Das macht mir natürlich Sorgen und ich mache mir darüber Gedanken. Ja, zu Recht. Konsumierst du Pornografie? Ja, so wie wahrscheinlich jeder andere Mann auch. Konsumierst du Pornografie, in denen junge Mädchen, fast Kinder auftauchen? Nein, also keine Kinderpornografie, weil es auch keine Kinder in dem Sinne sind, weil die Frauen, die ich attraktiv finde, schon auch, das ist mehr so dieses beginnende Weibliche. Okay, ich verstehe. Also die schon kurz vor der Pubertät sind, mhm, und genau, die ersten Anzeichen des Frauwerdens zeigen. Ja, mhm, genau. Dennoch ist das natürlich genauso natürlich problematisch. Ja. Hast du dich irgendjemandem da schon mal anvertraut? Ja, meine beste Freundin weiß davon, das ist das Mädchen, mit dem ich damals ausgegangen bin. Ach so, die ist das. Ja. Wir sind jetzt immer noch gute Freunde und sie hat mir auch dazu geraten, mit jemandem zu sprechen, der sich vielleicht noch besser damit auskennt. Die war damals 13 und du warst 20. Mhm. Von wem ist denn da der Schritt zur Sexualität ausgegangen? Von mir. Wer hat die ganze Sache beendet? Das ist eine schwierige Geschichte. Irgendwann hat die Mutter dann erfahren und dann gab es häufiger Streit. Sie ist auch eine schwierige Person und ich auch. Und deshalb hatten wir dann als Paar keine Zukunft mehr. Aber wir sind, wie gesagt, immer noch sehr, sehr gute Freunde. Dann hast du Glück gehabt, dass die Mutter dich nicht angezeigt hat, hätte sie machen können. Ja. Was sagt, das ist heute eine junge Frau. Mhm. Was sagt sie heute dazu, dass du damals mit ihr sexuellen Kontakt hattest? Sie verurteilt mich nicht deshalb. Sie weiß, das ist Vergangenheit zwischen uns. Und klar, ich war ihr erster ernsthafter Freund. Mhm. Aber sieht da, glaube ich, nichts Negatives mehr von. Mhm. Jetzt habe ich es nicht so genau in Erinnerung. Du hast oralen Verkehr genannt gerade, den ihr hattet. Wie oft ist das passiert? Na, nur einmal. Einmal. Mhm. Also für die Situation ist dir klar, in der du steckst. Mhm. Die ist äußerst kompliziert und äußerst heikel. Mhm. Du problematisierst diese Situation, das finde ich schon mal gut. Ich bin froh, wenn das so stimmt, was du gerade gesagt hast, dass das Mädchen keinen Schaden genommen hat damals. Ich nehme das jetzt mal so hin, wie du es erzählt hast. Jetzt finde ich, ist es ganz, ganz, ganz, ganz dringend angesagt, dass du in gute psychologisch-psychiatrische Hände kommst. Das ist natürlich auch wegen meines Jobs schwierig. Und du musst ja nicht sagen, weswegen du zum Psychiater oder zum Psychologen gehst. Das ist ja deine Angelegenheit. Okay. Du musst das ja nicht deinem Chef sagen. Hast du denn diese Möglichkeit nicht selbst schon erwogen? Ich habe schon darüber nachgedacht, aber der Schritt ist einfach unheimlich schwierig. Es war jetzt auch schon eine riesige Überwindung, überhaupt anzurufen. Aber ich weiß natürlich, dass ich den Schritt gehen muss. Also ich finde es eigentlich noch schwieriger, hier in der Öffentlichkeit über sowas zu sprechen, als zu einem Arzt zu gehen. Ja, aber hier bist du anonym und dann sitzt sich nicht gegenüber, ist mir schon klar, ja. Sieht er mich an und klar, ich weiß ja, dass Leute mich deshalb auch verurteilen würden, weil ich weiß, also meine Freundin ist jetzt auch 16 und da weiß das dann niemand direkt, aber ich weiß schon, dass uns Leute auch angucken. Ach, du hast jetzt im Moment wieder eine Freundin? Ich habe im Moment auch eine Freundin, wir sind nicht so lange zusammen, aber... Und die ist 16 Jahre alt? Die ist 16 Jahre alt. Wie lange bist du mit der zusammen? Wir hatten erst zwei Verabredungen, aber das ist schon auch was Ernsteres. Weiß die auch von deiner Veranlagung? In etwa muss sie es ja schon ahnen, weil sie sich mit dir... Ja, ich habe darüber natürlich nicht mit ihr geredet und ihr das so explizit gesagt, aber ich glaube schon, dass sie das auch ahnt. Aber ich hoffe nicht, dass das eine Schülerin von dir ist. Nein. So viel. Jetzt kommt die Psychologin zum Zuge, meine Psychologin, die dich berät. Ja. Sie wird dir die entsprechenden Adressen geben, wo Fachkräfte und Fachpsychologen für diese Problematik arbeiten. Dir ist klar, dass natürlich auch der Psychologe unter Schweigepflicht steht und du keine Sorgen haben musst, wenn du dorthin gehst, dass du da in irgendeiner Weise, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Ja. Du bist ja im geschützten Raum wie bei einem Arzt. Okay. Du musst es machen. Ich weiß. Ich finde gut, dass du dich meldest und das gesagt hast. Das ist der erste Schritt. Mein Lieber, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena zurückrufen. Alles klar, danke. Alles Gute. Uhr und hier ist Fabian. Fabian ist 21. Guten Morgen, Fabian. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Fabian. Deswegen rufst du an. Ich wollte mit dir über den Kölnberg sprechen und was mir da widerfahren ist. Über was willst du sprechen? Über den Kölnberg. Über den Kölnberg? Genau. Hier in Köln? Genau, richtig. Da müssen wir mal den Leuten draußen, die jetzt uns überall in Deutschland zuhören, erklären, was Kölnberg ist. Vielleicht erklärst du es. Ja, also Kölnberg ist eine Hochhaussiedlung in Köln-Meschenich, die, ich glaube, gut 10.000 Einwohner hat, wo 80% von Migranten und Ausländer sind und vielleicht der Rest Deutsche, wenn es vorkommt. So viele Leute wohnen da? 10.000? Ja, bestimmt. Also wenn man alle 12 Häuser zusammenzählt, kommt das hin. Okay, hat in Köln, kann ich dazu sagen, einen äußerst schlechten Ruf, diese Gegend oder dieser Wohnbereich. Und mit hoher Kriminalität und sehr viele trauen sich gar nicht da rumzugehen oder dorthin zu fahren. Richtig, genau. Auch die Polizei traut sich nicht mehr. Ich weiß es von der Kölner Polizei, dass es auch für die Polizei bisweilen, ich weiß nicht, wie es im Moment ist, aber schwierig war, dorthin zu gehen und selbst Polizisten etwas Angst hatten und ihnen unwohl war. So, jetzt haben wir es erklärt. Genau. Jetzt, was hast du mit dem Kölnberg in Köln zu tun? Also ich habe bis vor 4 Wochen am Kölnberg gewohnt, für 1,5 Jahre. Habe da einen guten Bekannten gehabt, der mir immer wieder mal geholfen hat und wir eine recht gute Freundschaft hatten. Und dann habe ich ihm vor 4 Wochen gesagt, dass ich berufstechnisch umziehe. Und das hat ihn so verstört, dass er in meine Wohnung reingegangen ist. Ich bin dann mit meiner Mutter am gleichen Tag auch in die Wohnung gekommen. Ich wusste aber nicht, dass er da ist. Hat er einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Ja, er hatte einen Schlüssel von meiner Wohnung und ich von seiner Wohnung. Mhm. So, und in dem Moment ist er, als er mich gesehen hat, völlig ausgerastet, hat mich und meine Mutter bedroht, dass er mich und meine Mutter töten würde. Mhm. Ist dann in eine Rangelei also in eine Schlägerei ist das geendet. War der neidisch darauf, dass du dort wegziehst? Ich vermute mal ja. Ja. Weil Fakt ist eigentlich, so kennt man es, einmal Kölnberg, immer Kölnberg. Da kommt man nicht mehr weg. Es gab übrigens, glaube ich, auch vor einer Weile einen ganz schlimmen Fall, wo man einfach eine Leiche aus dem Fenster geschmissen hat. Und die, genau, lag, die lag dann unten. So, Rangelei. Es gab Rangelei zwischen dir und dem Bekannten. Genau, richtig. Und er hat dann ein Rotkohlglas, ein volles genommen. Hört sich jetzt ein bisschen lächerlich an. Ein Rotkohlglas? Ein volles Rotkohlglas und hat mir das über den Schädel gezogen. Oh. Ich bin in dem Moment ohnmächtig geworden. Ja. Bin unter einem Spülte schwach geworden. Er hat mit beiden Knien bei mir auf dem Hals gehangen und hat zu mir gesagt, jetzt bring ich dich um. Deine Mutter war dabei? Eben, meine Mutter war dabei. Die hat alles mitgekriegt und hat versucht, die Polizei zu rufen. Dann hat er ihr das Handy weggenommen, hat das auf meinem Schädel kaputtgeschlagen. Dann hat er noch einen Teller in die Finger gekriegt, der auf meinem Schädel zersprungen ist. Und dann hat er sich eine kleine Eisenstange genommen, hat ausgeholt und angedeutet, durchzustechen, hat auf meiner Nase getestet, ob es geht, und hat die dann aber weggelegt. Wie dramatisch. Das war ja Todesangst für dich. Ja. Und deine arme Mutter stand daneben und konnte auch nichts machen. Richtig. Ist der Typ in deinem Alter ungefähr? Nee, der ist 55. Oh. So, und dann? Ja, dann hat meine Mutter es geschafft, an mein Handy dran zu kommen. An was? An mein eigenes Handy. Und hat dann den Krankenwagen gerufen. Die haben dann eine halbe Stunde gebraucht, bis die da waren. Obwohl ich Hilfe geschrien habe und die das mitgekriegt haben. Und dann... In der Regel geht das so in Köln sehr schnell mit dem Krankenwagen. Was glaubst du, warum das so lange gedauert hat? Weil das der Kölnberg war. Ah, du meinst also, dass die Angst haben, da reinzugehen? Ja. Als die zwei vom Notarzt da waren, sind die hochgekommen, wollten aber nicht in meine Wohnung rein. Die haben verweigert, reinzugehen. Und das dauerte dann nochmal 10 Minuten, bis dann wirklich die Polizei da war. Also insgesamt waren dann bestimmt eine halbe Stunde vergangen, bis dann die Polizei da war. So, und in dieser dramatischen halben Stunde, was ist dann mit dir und dem Täter passiert? Ja, der hat halt versucht, mich weiter einzuschüchtern und meine Mutter einzuschüchtern. Er hat meiner Mutter gedroht, er wüsste, wo sie wohnt. Er würde die Hunde töten, er würde meine Mutter töten und dann kommt er mich holen. Hat er weiter auf dich eingeschlagen in dieser halben Stunde? Nein. Nein. Aber du warst in größter Angst? Ja, ich habe einfach die Angst gehabt, noch nicht mal um mich selber, sondern eher um meine Mutter, dass ihr irgendwas passiert. Es ist ja erstaunlich, dass deine Mutter, dass er sie überhaupt hat telefonieren lassen. Ja, das war auch nur, weil er mehr auf mich fixiert war. Er wollte mich wirklich töten. So, dann, nach endlos langer Zeit, ist der Krankenwagen da, der Notarzt und die Polizei. Was geschah dann? Ja, dann haben die Polizisten mich vernommen, meine Mutter vernommen und ihn vernommen. Der ist nicht geflüchtet vorher? Nein, nein. Und dann haben sie halt das Rotkohlglas mitgenommen, weil da war mein Blut dran. Ich hatte 3 Platzwunden am Kopf. Meine Schulter hat er mir zerstört. Ich bin deswegen arbeitsunfähig. Und dann haben sie ihn gehen lassen. Dann haben sie ihn gehen lassen? Ja. Wie? Da gibt es jetzt keinen Prozess, kein Nachspiel? Also ich bin jetzt zum Anwalt gegangen. Er kriegt jetzt eine Anklage wegen versuchter Tötung. Genau. Aber hätte ich das nicht angeleiert, wäre von der Polizei aus nur eine Anzeige wegen Körperverletzung gekommen. Du hast das jetzt gerade so mehrfach hervorgerufen mit dem Kölnberg. Was wirklich ein hochsozialer Brennpunkt in Köln ist, ich muss es nochmal so sagen. Und wie gesagt, alle Kölner, die meisten Kölner machen einen großen Bogen um dieses Stadtgebiet. Glaubst du, dass das typisch ist für diese Art der Wohnsiedlungen, dass man dort so sich, dass die Polizei aus sich dort so verhält? Ja, auf jeden Fall, weil es ist einfach, die Polizei hat da keine Chance mehr, keine Handhabe mehr. Die kommen da nicht mehr gegen an. Da sind so viele Rumänen und Russen und Türken, da herrschen Drogenclans, Prostitution, da ist einfach keine Chance mehr. Also wenn ich das nicht auch schon von befreundeten Polizisten so gehört hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich noch etwas ungläubig, dass so etwas mitten in Köln stattfindet. Aber ich glaube dir das wirklich aufs Wort. Nochmal gefragt, was ist, du hast gerade gesagt, vielleicht Neid und so, aber ist das nur mit Neid erklärbar, dass der so ausgetickt ist, dieser Mann? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe keine Ahnung, wieso er so am Rad gedreht ist. Ich verstehe es nicht. Ich denke mal, vielleicht, ich habe bewiesen, dass man da wegkommt. Er hängt da jetzt, ich glaube, 5 Jahre fest. Er hat auch die Einstellung, mir ist alles egal, so wie 80% der Leute, die da leben. Und du sagst, da hängt so in der Luft, einmal Kölnberg, immer Kölnberg. Ja, man das kommt da nicht raus so. Und beneidet dann natürlich entsprechend die, die es schaffen, in eine bessere Wohnumgebung zu kommen. Richtig, weil ich denke auch mal, viele, die da ankommen und stranden, die geben einfach auf, weil das ist Ende. Darunter gibt es nichts mehr. Wie kam es denn überhaupt, dass du dort gelandet bist? Weil ich jobmäßig nach Köln umgezogen bin, habe dann meinen Job verloren, musste dann leider Hartz IV anmelden und das war die einzige Wohngegend, wo man sich noch einigermaßen Mieten leisten kann. Wie groß war deine Wohnung da? Ich hatte 32 Quadratmeter für 350 Euro warm. Ja. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie die Häuser von innen aussehen, die Flure und so, die Treppenhäuser. Also man begegnet Ratten, die sind so groß wie Dackel. Wie Dackel? Ja, ungefähr. Man hat überall Fäkalien im Hausflur, wie auch in den Treppenhäusern. Man findet Spritzen, man findet Blut, man findet eigentlich alles. Aber da muss man doch dann fast immer Angst haben, wenn man aus der Tür rausgeht. Ja. Und eigentlich auch in der Wohnung, denn das werden bestimmt nicht sehr qualitativ hochwertige Türen sein, dass da nicht gut eingebrochen wird. Nee, richtig. Vor allen Dingen, das Problem ist auch, wenn da was passiert, das interessiert einfach keinen mehr. Du kannst am helllichten Tag in eine Wohnung eintreten, eine Tür eintreten, da fragt keiner nach. So, das Traurige und das Schlimme ist, dass es solche Wohnzonen eben, dass es nicht etwas Köln-spezifisches ist, sondern ich weiß es aus Berlin, in Berlin gibt es das auch, vielleicht auch noch in anderen Großstädten, da bin ich jetzt nicht so informiert. Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ein großes gesellschaftliches Problem und ein großes Versäumnis der jeweiligen Lokalpolitik, dass man überhaupt solche Wohnzentren hat entstehen lassen. Richtig. Und dass da kein Recht existiert, dass unser Rechtsstaat dort nicht das Sagen hat und nicht im Vordergrund steht. Ja gut, aber wenn man jetzt mal ernsthaft darüber nachdenkt, wenn 80% Migranten da sind, die jederzeit dazu bereit sind, zu einer Waffe oder zu einem Messer zu greifen, und da kommen 4 Beamte, was wollen die dagegen ausrichten? Nein, wenn dann 20, ne? Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man gar nicht so viele Menschen auf einen Haufen mit dem gleichen Hintergrund wohnen lassen darf, sondern dass man das dezentralisieren muss und vielleicht dann noch die bessere Möglichkeit hat zur Integration. Sage ich jetzt mal mit großer Hoffnung, ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall nicht der Weg. Wie geht es dir gesundheitlich heute, Fabian? Also ich habe immer noch Probleme mit der Schulter und ich habe einfach Angst. Sobald ich die Augen zumache, sehe ich die Situation und ich komme da einfach nicht mit klar. Wie lange liegt es jetzt genau zurück? Das ist jetzt 4 Wochen her. Hast du die Angst, dass dieser Mann dich dahin verfolgt, wo du jetzt wohnst? Ja. Ja. Ich habe sie verstanden. Du hast Angst. Genau, richtig. Ich habe auch einfach Angst, dass er meine Mutter findet. Hat die Polizei sich dazu geäußert? Nein. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir werden dich jetzt gleich nochmal zurückrufen. Dann bekommst du von uns die Nummer vom Weißen Ring. Sagt ja Weißer Ring was? Habe ich schon mal gehört. Gut, das sind sehr, sehr, das sind sehr tolle Leute, die toll arbeiten. Das ist eine ein Verein für Kriminalitätsopfer, die sich mit solchen Fällen sehr gut auskennen. kennen, die werden dir mit Sicherheit noch ein paar sehr gute Tipps geben können. Darüber hinaus finde ich, das ist ja eine traumatische Situation, die du da erlebt hast. Du hast Todesangst erlitten über einen langen Zeitraum hinweg. Ja. Dass du auch eine psychologisch-psychiatrische Behandlung nötig hast. Ja. Also eine Hilfe. Wie das funktioniert und wie man das hier... Du lebst jetzt immer noch in Köln? Nein. Nein, okay. Sag bitte nicht, wo du lebst. Nee. Aber wir können dir, egal wo du wohnst, da auch noch einige Tipps und Ratschläge geben. Okay. So, jetzt hoffe ich, dass diese Gerichtsverhandlung dann auch so abläuft, dass du damit zufrieden bist mit dem Urteil. Ja, das will ich auch hoffen. Ja. Und vor allen Dingen, dass du wieder auf die Beine kommst und stabil wirst und dass dir nichts Schlimmes passiert, Fabian. Ja. Bitte leg auf, Magdalena, meine Psychologin ruft dich gleich an. Alles klar, danke, Domian. Alles Gute. Okay, tschüss. Ciao. So, 1.36 Uhr und hier ist unser Thema nächste Woche. Nächste Woche gibt es wieder ein Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema heißt, ich schäme mich vor meinem Arzt. Habt ihr euch schon mal wegen irgendetwas Besonderem oder Ausgefallenem vor eurem Arzt geschämt? Vielleicht war irgendetwas extrem Peinliches oder Unangenehmes passiert. Zum Beispiel ein Sexunfall. Oder hattet ihr vielleicht mal eine eklige Krankheit im Intimbereich? Oder habt ihr schlichtweg Angst, eurem Arzt die Wahrheit über euren Zustand, was immer es auch sein mag, zu erzählen? Schämt ihr euch vor eurem Arzt? Oder gab es mal eine Situation, wo ihr mit großer Scham zum Arzt gegangen seid, bevor ihr dann erzählt habt, was los ist und vielleicht auch die eine oder andere Sache dann zeigen musstet? Ihr könnt euch gerne anmelden, wie immer, unter domian@wdr.de oder nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag anrufen. Ich schäme mich vor meinem Arzt. Thema nächste Woche. So, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht heute am Freitag und ich bin verbunden jetzt mit der Brigitte, 65. Guten Morgen. Hallo. Hallo Brigitte. Hallo. Brigitte, was ist der Grund deines Anrufes? Ich habe meinen Lebensgefährten am 13. August ist er gestorben. Oh, das tut mir sehr leid. Ja, ich vermisse ihn auch so. Am 13. August ist er plötzlich verstorben? Ja, er war eine Woche vorher bei der Ärztin gewesen, wo er jahrelang schon ist. Und er war auch Makomar-Patient. Mhm. Und er ist zur Ärztin gegangen, weil er Schmerzen, linke Seite hatte, Ischias. Mhm. Sagte die Ärztin, wer das hat. Er hat 2 Spritzen bekommen. Mhm. Und Schmerztabletten. Mhm. Und die Schmerztabletten, die hat er von sich aus abgesetzt nach 2 Tagen. Sagt er, ich, die bekommen wir nicht, ich lasse die weg. Mhm. Ihm ist so komisch um Magen. Mhm. Ja, und das war dann am Montag, am Donnerstag vorher war er ja noch bei der Ärztin. Und am Montag ist er sogar noch arbeiten gegangen. Mhm. Und er kam wohl eher wieder und sagt, ihm wäre schlecht, er wäre so kaputt. Und ja, und am Dienstag sollte ich ihn auch noch wieder wecken zur Arbeit. Und ich sag, bleib doch hier. Ich sag, du kannst das doch nicht. Ja, die verlassen sich auf mich, das geht nicht. Mhm. Und was hat er gearbeitet? Er war Trockenbauer. Also ein Beruf, wo er auch anstrengender Beruf. Ja, ein sehr anstrengender Beruf. Mhm. Ne? Mhm. Und wir hatten so wenig Geld und er sagte immer, sonst kommen wir gar nicht über die Runden. Ne? Und wie alt war er? 68. 68. So, ja. Dann ist er nochmal zur Arbeit gegangen? Da ist er Montag zur Arbeit gegangen und Dienstag sollte ich ihn wecken, wie ich immer gemacht habe. Mhm. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt morgens, aber er hat nicht so richtig Appetit gehabt. Und dann sagt er, du, weck mich in einer Stunde. Ich lege mich noch eine Stunde hin hier auf dem Sofa. Mhm. So habe ich auch gemacht. Und du sagst, ich rufe den Chef an und sag, ich kann nicht. Mhm. Das war Dienstag. Das war Dienstag. Mhm. Und dann am Mittwoch, es wurde immer schlimmer, auch so das Gesicht hat sich so verändert und ist so weiß geworden. Und dann, ich sag, komm, lass, ich bring dich zum Arzt. Nee, noch nicht. Lass uns noch einen Tag warten. Und am Donnerstag dann habe ich dann doch den Notarzt gerufen. Mhm. Weil es immer schlimmer wurde? Ja, weil er sagt, ihm wurde schwindelig und wenn er sich hingesetzt hat und ich sage, ich rufe jetzt den Notarzt. Ja. Was hat der Notarzt gesagt? Ja, er hat gesagt, gut, dass ich das gemacht habe. Ne? Er klagte auch, dass er schwarzen Stuhl hatte. So, und sagt er, gut, dass Sie angerufen haben und dann so wollten Sie ihn auch mitnehmen ins Krankenhaus. Und er sagte, ich muss aber vorher zur Toilette. Ja, dann habe ich ihn gestützt und der Notarzt die andere Seite. Und dann ist er uns im Flur zusammengesackt. Ne? Und da war er weg gewesen, nicht ansprechbar, gar nichts. Ja. Und dann kriegte er vom Arzt eine Spritze, das dauerte eine Zeit, dann kam er aber wieder zu sich und dann sagt er noch, wieso sitze ich denn hier unten? Ne? Ja, Sie sind zusammengebrochen. Ist er denn dann noch ins Krankenhaus gekommen? Ja, danach haben sie den dann ins Krankenhaus gebracht. Das war immer noch am Donnerstag? Am Donnerstagabend, frühen Abend. Wie lange hat er denn dann noch gelebt nach dem Donnerstag? Ja, am Samstag ist er gestorben, ganz unverhofft. Er ist am Donnerstag haben sie noch die Magenspiegelung gemacht und da haben sie festgestellt, dass, so sagte der Arzt, durch diese starken Schmerztabletten, wo er Makoma-Patient ist, hätte er die gar nicht haben dürfen. Und das hat das Magengeschwür und zum Bluten gebracht. Also, er kriegte noch Bluttransfusion und war auf Intensiv. Und da hattest du die Hoffnung, dass es sich wieder reguliert? Ja. Und warst dann an dem Samstag wahrscheinlich völlig schockiert, als er dann... Ja, ich war auf dem Weg zu ihm. Ich habe mit ihm eine Stunde vorher noch telefoniert. Ne? Und am Freitag vorher noch, er kriegte einen Bettnachbar, waren zwei Bettzimmer und beide Sport und Leichtathletik und Fußball. Und du sagst, da sagt er, vertragen bei uns ja wohl. Ja. So, da hast du mit ihm telefoniert und kommst dann ins Krankenhaus und er ist tot? Ich war auf dem Parkplatz, ne? Und da geht Handy und ich dachte, er wäre das erst. Ne? Und dann ist die Schwester vom Krankenhaus und sagte, Sie sind doch die Lebensgefährtin von Dieter Kazmierczak. Ich sage, ja. Ja, der ist gerade verstorben. Ich sage, das kann nicht sein. Ich sage, Sie vertun sich. Das kann nicht. Ich habe mit einer Stunde vorher mit ihm gesprochen. Ihm ging es gut und hat noch rumgeflaxt. Ne? Ach Gott, und dann bist du natürlich schnell reingegangen ins Krankenhaus. Ich habe mein Auto gar nicht abgeschlossen. Ich habe Schlüssel stecken lassen, Tasche, alles. Ich bin nur gerannt. Und dann sagte sie, wollen Sie zu ihm? Ich sage, natürlich, der kann nicht tot sein. Ich sage, das gibt's nicht. Und er lag da ganz friedlich, als wenn er geschlafen ist. Und ich sage, das gibt's nicht. Ich sage, Dieter, ich sage, werd doch wach. Ne? Ich sage, du schläfst doch nur. Ich verstehe das bis heute nicht. Das war am 13.8., ne? Wir sagen es nochmal. Ja, das ist ja am 13.8., ja. Das tut mir sehr leid, Brigitte. Das ist sehr schlimm, was du erzählst. Ja, und das war so ein lieber Mensch. Wir haben uns so gut verstanden. Wie lange wart ihr zusammen? 16 Jahre. 16 Jahre. Ja. Und eine gute Beziehung war es? Ach, besser kann sie nicht sein. Wir hatten zwar wenig Geld, aber irgendwie viel Ärger. So, aber das hat uns, finde ich, immer noch mehr zusammengeschweißt. Ne? Wir haben uns... Er sagte auch ständig, ich liebe dich so gut, dass wir uns getroffen haben. Und habt ihr Kinder aus früheren Beziehungen? Ja. Ich habe 4 Kinder und er hat 2. Sind denn die Kinder jetzt an deiner Seite? Mein jüngster Sohn ja und die anderen 3 seit der Scheidung von meinem Mann, die haben sich abgesagt und ja, das tut, ist auch alles schlimm auch für mich. Ja. Und ja, natürlich. Wie hast du denn dann die Beerdigung, die Beisetzung erlebt? Oh, das war war schlimm, auch der Tag, er hat ja schon mal geredet, dass er verbrannt werden wollte und dann, klar, erfüllt man ihm das, den Wunsch auch. Ja. Aber das war so schlimm, der Tag der Beerdigung, der näher gekommen ist, das war so schlimm und dann, er war groß und kräftig und in diese kleine Schale, mehr ist von dem Mann nicht über, das ist so schlimm. Das ist dann, was von dem Menschen übrig geblieben ist. Das ist so schlimm. Und wie machst du? Gehst du jetzt oft zum Grab? Ich bin jeden Tag da. Jeden Tag. Ich kann gar nicht ohne. Auch wenn ich hier im Haus komme, wie ich das früher gemacht habe, wenn ich mal alleine, mal kurz zum Einkauf war, wir sind immer zusammengefahren, weil wir so wenig Zeit für uns hatten. Und dann, wenn ich reinkomme, dann sag ich, hallo, Schatz, ich bin wieder da. Das mache ich heute noch. Als wenn ich das... Und ich mache nicht hier rausgehen aus dem Haus. Ich habe immer Angst, ich lasse ihn alleine. Ich glaube, dass das noch so... Du bist ja in der schwersten Trauerphase. Ja. In der frischen und schwersten Trauerphase. Dass das auch noch normal ist. Dass du solche Gefühle hast. Sag mal, dem zugrunde liegt doch eigentlich jetzt ein Arztfehler, ne? Ja. Er ist falsch medikamentiert worden. Weil der Arzt im Krankenhaus, der sagte, der Auslöser wäre dieses Magengeschwür gewesen. Und ich verstehe auch nicht, dass sie ihn nur eine Nacht und am anderen Morgen kam er schon auf Normalstation. Mhm. Obwohl er sagte selber noch, ihm ist noch schwindelig. Mhm. So. Weiß man denn, an was er jetzt letztendlich verstorben ist, was das war? Ja, die sagten ja Herzversagen. Er hätte tot im Bett gelegen. Ne? Mhm. Eine Stunde vorher wären sie noch da gewesen und sein Bettnachbar war in der Cafeteria. Und wo die nach einer Stunde reingekommen sind, ja, da hätte er schon keinen Puls mehr gehabt. Ja, wenn der eine Stunde da gelegen hat und keinen Puls, dann, die haben eine halbe Stunde versucht, aber es hat nichts mehr gebracht. Und du hast ja eine Stunde vorher mit ihm gesprochen, sagst du. Ja, Was habt ihr dann als letztes miteinander geredet? Ja, er sagte zu mir, ich sag, soll ich dir was mitbringen, brauchst du noch was? Nee, sagt er, ich brauch dich nur. Komm, du Mann. Ne, und fahr vorsichtig. Mhm. Ich sag, ja, mach ich. Na, ich sag, fahr noch zur Apotheke, hol was ab. Ja, ja, sagt er. Ich sitze ja hier trocken. So mach Scherz da noch. Ne? Weißt du, Brigitte, ich erahne wirklich deinen Schmerz, vor allen Dingen, wenn das so eine gute Beziehung war. Und eine späte Beziehung. Ja, ihr habt euch ja noch relativ spät kennengelernt. Ja. Das ist ein Verlust, den kann man natürlich nicht wettmachen. Das ist völlig klar. Und er war auch so, wie er jeden Morgen, wenn er zur Arbeit gegangen ist, wir haben hier zusammen, habe ich mit ihm gesessen und er hat das in Ruhe, sagt er, mit dir hier zu sitzen und so, das fand er, lieber stehe ich eine Stunde eher auf, wie diese Hektik, ja. Und dann, wenn er gegangen ist, und dann hat er mich die ganzen Jahre bis zum letzten Tag immer noch gedrückt und so, ja, meine Maus, bis heute Abend. Weißt du, Brigitte, letztendlich ist das kein Trost, aber in dieser Trauer musst du dir schon auch sagen, dass du ein großes Lebensglück hattest, dass ihr euch gefunden habt und dass ihr euch hattet. Ja. Es gibt so viele Paare, die nicht so glücklich miteinander leben. Ja, ich weiß. Das bringt ihn dir nicht zurück, aber so ein bisschen Trost ist es vielleicht schon, dass du diese Dankbarkeit dir vor Augen hältst, dass du ihn hattest und dass er bei dir war. Ja. Dass ihr eine gemeinsame Zeit durch euer Leben gehen konntet. Ja, ich mache mir nur Vorwürfe, jetzt wäre ich doch nicht zur Apotheke gefahren, weil das wie eine Stunde, die Stunde gerade da, die ich da weg war, hätte ich eher da gewesen, wäre ich eher da gewesen, dann wäre er nicht alleine gewesen, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Aber ich habe es ja nicht gewusst. Nein, du hast es nicht gewusst. Und das wäre jetzt mit dem Schicksal hadern. Du hast es nicht gewusst, du hast es überhaupt nicht in irgendeiner Absicht, bösen Absicht getan, über eine Nachlässigkeit oder... Das darfst du dir nicht einreden, das ist nicht gut, wenn du die Belastung jetzt auch noch in der Trauer hast. Das ist so ein lieber Mensch gewesen und Der ist jeden Morgen, wir wohnen hier in der Siedlung, wenn er dann an der Hauptstraße kam und ich hatte ihm mal gesagt, so wenn die Blätter, die Bäume die Blätter verlieren, dann konnte man gucken. Mhm. Und dann habe ich oben immer am Fenster dann noch raus und habe gesagt, tschüss Schatz, bis heute Abend. Und von da an hat er dann immer, ist er langsamer gefahren und dann hat er kurz gehupt und mit der Hand gewunken. Das, das klingt nach einer sehr schönen Liebesgeschichte. Ja. Und ihr wart schon 16 Jahre zusammen. Ja, es ist bis zum letzten Tag. Sehr, das sehr, war sehr, nie, sehr, sehr schön, das, Brigitte. Ja, das war Brigitte, Wahnsinn. Mir läuft jetzt ein bisschen für dieses Gespräch die Zeit weg hier. Ja. Ich möchte dich aber nicht alleine lassen. Wir möchten dich nicht alleine lassen. Das heißt, wenn du jetzt gleich aufgelegt hast, dauert noch ein paar Minuten, dann wirst du noch mal von meiner Psychologin zurückgerufen. Okay. Sie wird dir sicher noch ein paar Tipps geben können, was du jetzt akut noch machen kannst, damit du nicht zu sehr alleine in deiner Trauer bist. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Mhm. Okay. Also noch mal mein tief empfundenes Beileid. Ja, danke. Und viel Kraft und alles Gute für alles Weitere. Ja, danke schön. Tschüss, meine Liebe. Ja, tschüss. Hier ist Martina. Martina ist 59. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen. Hallo, Martina. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist folgendes. Ich bin mit jemandem zusammen, der 48 ist, wird jetzt 48, ich bin 59. Wir haben uns vor knapp 2 Jahren kennengelernt. Mhm. Und wie soll ich sagen, er sagte immer, er liebt mich und ich kann das irgendwie nicht so richtig glauben. Wie ist denn das? Seid ihr wirklich ein Paar? Seid ihr wirklich zusammen oder ist es eine Sexaffäre? Nee, eine Sexaffäre ist es nicht. Wir haben uns durch Zufall, wie gesagt, kennengelernt und langsam kennengelernt. Und ich hatte eigentlich immer so den freundschaftlichen Aspekt. Aber dann merkte ich, dass auch da der junge Mann mehr wollte. Und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Durch Zufall an der Garage. Ich habe eine Garage geerbt von meinem Vater. Und wir kamen so ins Gespräch und wie soll ich sagen? Es hat so ein bisschen gefunkt oder so ein bisschen hat man sich angezogen gegenseitig. Genau. Ja. Aber du warst zunächst an einer Freundschaft nur interessiert? Ja, ich war zunächst an einer Freundschaft, weil ich hatte mich, wenn ich ganz ehrlich bin, sofort in die Augen verliebt, als ich ihn gesehen habe. Habe das auch abends meiner ehemaligen Arbeitskollegin erzählt. Ich sage, weißt du, ich bin jetzt seit 92 alleine und ich habe noch nie so einen netten Menschen kennengelernt, weil ich mich in diese Augen so verliebt habe und habe dann aber gemerkt, ich sage, er ist aber viel zu jung. Ja. So, und dann... Naja, 10 Jahre, so schlimm ist es ja auch nicht. Naja, sind ja immer genau um fast 12, halb, aber... So, 2 Jahre seid ihr jetzt irgendwie miteinander. Er sagt, dass er dich liebt. Er sagt, dass er mich liebt und behäuft mich auch mit Geschenken. Liebst du ihn denn auch? Ich liebe ihn sehr. Bloß was mich jetzt in letzter Zeit so ein bisschen stört, dass er mich auf Schritt und Tritt verfolgt. Also wie ich aus der Haustür gehe, ist er hinter mir und das macht mir so ein bisschen Angst. Aber ihr wohnt nicht zusammen? Nein, wir wohnen nicht zusammen. Und wie kann er dann immer zu hinter dir sein? Wie kriegt er das mit, wenn du rausgehst? Ich weiß es nicht. Das heißt immer, es ist Zufall. Mhm. Wo wohnt er denn weit entfernt von dir? Na, knapp 10 Kilometer. 10 Kilometer? Ja gut, dann kann er ja nicht ständig dich beobachten und dir hinterhergehen. Nee, an und für sich nicht. Du hast gerade gesagt, dass du seit 92 alleine warst. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit. Und dass du am Anfang nur so Freundschaft wolltest, in die Augen verliebt hast und so. Ist es denn jetzt mittlerweile zumindest zur guten Sexualität gekommen? Nein. Nein? Es gab Silvester mal ein kleines Küsschen auf die Wange. Ach. Aber mehr noch nicht. Warum? Zuerst weiß ich nicht. Willst du nicht? Ich würde schon gerne, aber Aber wenn er doch in dich verliebt ist... Ich trau mich nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ihn ja auch schon ein paar Mal angesprochen. Aber nicht auf die Sexualität, aber was er so für Freundinnen gehabt hat. Und er meinte, die erste liegen 10 Jahre und die zweite, naja... Aber hat er denn nicht denn schon mehrfach Anläufe unternommen, dass ihr mal in eine erotische Situation kommt? Doch, hat er. Und dann wehrst du immer ab? Ja, wie gesagt, mein Problem ist an der ganzen Sache, weil ich nicht so richtig traue. Vielleicht ist das auch ein bisschen falsch. Warum traust du dich nicht? Ja, ich weiß nicht. Schämst du dich? Nee, ich habe Angst vor diesem Altersunterschied. Ich habe vielleicht auch Angst, dass ich wieder enttäuscht werde. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ein 48-jähriger Mann, dass der sich in die 59-jährige Frau verliebt. Martina, Mensch, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Das ist ja nun wirklich nicht so ein Riesending. Wenn der jetzt 39 wäre, dann würde ich auch noch irgendwie sagen, naja, wo die Liebe hinfällt, ist ja auch noch okay. Aber 9 und das sind 10, 11 Jahre Unterschied. Lieber Himmel, das ist ja nun wirklich nicht schlimm. Ja, wirklich. Aber was ist in 5 Jahren? Bitte? Was ist in 5 Jahren? Das ist doch völlig wurscht, was in 5 Jahren ist. Es geht doch... Der Mensch bin ich eigentlich nicht. Bitte? Der Mensch bin ich eigentlich nicht, der sich so oft... Der jetzt sagt, so ein paar Jahre, gut, lebst ein paar Jahre schön und... Martina, selbst in 5 Jahren, dann bist du Mitte 60 und der ist Mitte 50. Mhm. Na und? Außerdem finde ich dieses Rechnen immer, was wird sein in 5 oder 10 Jahren? Es geht doch darum, dass man jetzt stimmig lebt und gut lebt. Mhm. Nochmal zu der Angst. Bezieht sich die Angst nicht auch auf den Akt der Sexualität? Du hast es ja jetzt sehr lange nicht mehr gemacht, dass du denkst, dass du vielleicht das versagst oder nicht mehr so gut im Bett bist wie früher oder irgendwie so in der Richtung. Naja, der Körper ist ja auch nicht mehr so. Jetzt, er ist sehr sportlich und durchtrainiert und ich habe in den letzten 2 Jahren auch über 45 Kilo abgenommen. Ich habe dadurch die Pflege meiner Eltern durch diese seelische Belastung so zugenommen und habe das Gott sei Dank wieder runtergekriegt. Das ist doch gut. Ja, auf eine Art gut, aber der Körper sieht eben nicht mehr halt so aus. Und ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß auch nicht, bei ihm ist das auch so ganz komisch. Immer wenn man denkt, so jetzt klappt das, dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Was klappt? Streit. Wir streiten uns jetzt mehr wie alles andere. Habt ihr denn mal offen darüber gesprochen, dass ihr nicht miteinander schlaft? Nein. Das solltet ihr machen. Ich habe ihn zwar schon 2 oder 3 Mal darauf angesprochen. Ich sag, weil er mir erzählt hat, mit der letzten Freundin war er 10 Jahre zusammen. Da habe ich ihn auch gefragt. Ich sag, wer hat es denn da angefangen? Ja, sie immer. Aha, sag ich, okay. Er hat es auch dann infolgedessen noch nie kritisiert, dass du immer ihn auf Abstand hältst. Naja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon. Mhm. Und es gab nur ein Küsschen bisher, nicht mal einen richtigen Kuss? Nein, wenn ich ganz ehrlich bin, war letztes Jahr. Also aber ich frage es auch nochmal, um für mich ganz klar zu gehen, er gefällt dir schon? Ja. Ja. Auf diese Sache, dass er mich... nicht mehr aus den Augen lässt. Das okay. Ist überhaupt nicht. Das ist natürlich eine Sache, die mir auch auf die Nerven ginge. Die haben wir jetzt gar nicht weiter vertieft. Aber das solltest du mit ihm auch besprechen, was das soll. Ich glaube, ihr beide... Ja, habe ich ja auch schon. Und was sagt er dann? Ja, das ist Schicksal. Wie ist Schicksal? Wenn er 10 Kilometer entfernt wohnt, ist es Schicksal, dass er vor deiner Haustür lauert, wann du wohin gehst? Ja, das kann nicht mehr normal sein. Nee. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor diesem gewissen Stalking. Also... ich finde, da ist noch Gesprächsbedarf. Und ihr solltet auch über diese andere Sache mal ein offenes Wort reden. Vielleicht löst das den Knoten und es kommt neue Dynamik und neuen Wind in eure Beziehung. Martina, von meiner Seite aus kann ich nicht mehr sagen. Die Sendung ist gleich rum. Wenn du magst, kannst du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen. Möchtest du? Ja. Okay, dann melden wir uns gleich nochmal. Alles okay, Gute. Danke. Tschüss, danke. Ciao. In der Technik heute Daniel Paulmann. Das war heute und das war die erste Woche nach der Sommerpause. Am Montag sind wir wieder da. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Spätsommerwochenende. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.